Entschuldigen Sie, es schien mir so nach Ihrer Frage. Ich war einmal sein Vormund. Ein sehr lieber junger Mann, der an allem teilnimmt. Und ich bin froh, mit der Jugend zusammenzukommen. Durch sie erfährt man, was es Neues gibt. Pjotr Petrowitsch blickte erwartungsvoll alle Anwesenden an. »Wie meinen Sie das?« fragte Rasumichin. »Nun, im besten Sinne des Wortes«, sagte Pjotr Petrowitsch anscheinend erfreut über die Frage. »Ich war, sehen Sie, seit 10 Jahren nicht mehr in Petersburg. Alle unsere Neuerungen, Reformen und Ideen, dies alles ist auch bis zu uns in die Provinz gedrungen. Aber um klarer zu sehen und um alles zu sehen, muss man in Petersburg sein. Nun, und meine Meinung ist, dass man am meisten bemerkt und erfährt, wenn man unsere jüngere Generation beobachtet. Und offen gestanden, ich bin erfreut.« »Worüber denn eigentlich?« »Ihre Frage ist weit umfassend. Ich kann mich ja irren, aber es scheint mir, ich finde einen klareren Blick, sozusagen mehr Kritik, mehr Tüchtigkeit.« »Das ist wahr«, brummte Sosimow. »Das faselst du. Gerade Tüchtigkeit ist nicht vorhanden«, mischte sich Rasumichin wieder ein. »Tüchtigkeit ist schwer zu erwerben. Die fällt einem nicht umsonst vom Himmel in den Schoß. Wir sind aber seit 200 Jahren von jeder Arbeit entwöhnt. Ich gebe zu, Ideen gehen um«, wandte er sich an Pjotr Petrowitsch. »Auch der Wunsch nach Gutem ist vorhanden, wenn auch in kindlicher Form. Sogar Ehrlichkeit kann man finden, ungeachtet dessen, dass neuerdings eine Menge Spitzbuben aufgetaucht sind. Aber Tüchtigkeit gibt es deshalb noch lange nicht, nur in Ausnahmefällen.« »Da kann ich Ihnen nicht beipflichten«, widersprach Pjotr Petrowitsch mit sichtlichem Genuss. »Sicher gibt es Übertreibungen, Ungehöriges, aber man muss auch nachsichtig sein. Übertreibungen zeugen von Eifer für die Sache und von ungünstigen äußeren Bedingungen. Wenn bisher noch wenig getan ist, so war doch auch die Zeit noch zu kurz. Von den fehlenden Mitteln will ich nicht weiter reden. Doch meiner persönlichen Auffassung nach ist sogar, wenn Sie wollen, einige schon getan. Es sind neue, nützliche Gedanken, einige neue, nützliche literarische Werke anstelle der früheren, schwärmerischen und romantischen verbreitet worden. Die Literatur zeigt ein reiferes Gepräge. Viele schädliche Vorurteile sind ausgerottet und werden verspottet. Kurz gesagt, wir haben uns unwiderruflich von der Vergangenheit losgesagt, und das ist meiner Meinung nach schon eine Tat.«